Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abidun ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abidun ma a'bud, lakum dinukum waliyadin.